Fanboys. Heute mit dem Dom. Ja, hallo. Und mit dem Tobias. Hallo. Und dem Martin. Hallo. Heute ohne Marcel, der musste leider aussetzen wegen Schnief, Schnief und Hust, Hust. An dieser Stellung, gute besser. aber wir haben jetzt noch wir haben einen Zahlenfakt rausgesucht, nämlich 352 ist die Folgennummer und das ist nicht nur die Ländervorwahl von Luxemburg, sondern auch ein Pokémon. Und zwar Kakureon, Kekleon auf Deutsch, den Typ habe ich vergessen nachzugucken. Wahrscheinlich Gras, oder? Ein Normal-Pokémon. Ja, es ist normal tatsächlich. Ein chamäleonartiges Pokémon, das sich verstecken kann mit einem roten Streifen am Bauch, der in der Glitzerform blau ist. Ja. So schaut's aus. Ja. Das Kekleon kann die Farbe seines Körpers bei Bedarf verändern, um sich der Umgebung anzupassen. Es gibt allerdings eine Ausnahme. Das Zickzackmuster auf seinem Bauch kann es nicht verändern. Wie sinnlos. Nice. Das heißt, es kann sich nur vor bestimmten Vorhängen und Leuten, die Pullis tragen, verstecken. Weihnachtspullis. Ich frage mich, ob ich irgendwann mal noch Pokémon da einsteigen werde. Ist das so ein ganz Spätzünder oder gar nicht? Weil ihr sehr viel böhmische Dörfer, habe ich da gehört. Aber sie tun sehr viel dafür, dass Pokémon Go interessant wird. Es gibt da viel mehr so bei der Stange halt Mechanismen. Ja, aber Go ist ja schon, also nee, Location-Based-Spiel ist für mich sowieso auch nicht. Aber halt, wenn dann irgendwie das andere. Oh, the real Pokémon. Das ich Kartenspiel fand das vielleicht. Oder so. Ich fand es nett, das war so JRPG-Ding mit, also Pokémon an sich, das Pokémon auf dem Gameboy, das ist einfach ein total solides, okayes JRPG wie jedes andere. Und es ist ein Riesenimperium draus gewachsen durch eine Zusammenkunft. Wenn du Wert drauf legst, einzusteigen, dann ist jetzt gerade irgendwie Eevee Let's Go irgendwie gerade eine gute Variante. Aber das ist im Prinzip halt nochmal das erste Pokémon neu geremastert sozusagen. Aha, für die Switch oder was? Ja. Mit einer Dreistigkeit. Ah, schlimm. Aber vielleicht dann. Ja. Ich fühle mich so außen vor. Ja, außen vor, dazu fällt mir keine Überleitung ein. Aber wir kommen zur Agenda. Und als erstes steht auf der Agenda ein Erratum. Und das ist so ein halbes Erratum eigentlich nur, weil wir haben ja nicht wirklich Gegenteiliges behauptet, glaube ich. Zumindest, wenn ich mich richtig erinnere. Aber nochmal der Hinweis, OnePassword muss man nicht im Abo kaufen tatsächlich. Man kann, wenn man schlau klickt, noch Standalone-Licenses erwerben. Man muss da nicht Subscriptions haben. Auch die aktuelle Version. Mhm. Hatten wir nicht noch ein anderes Erratum, das mit Namen zu tun hatte? Ja, stimmt. Also das habe ich ja eh in die Shownotes gleich reingeschrieben, weil mir das beim Editieren schon aufgefallen ist. Wir hatten irgendwie von Peter Jackson gesprochen ständig, was ja der neuseeländische Regisseur ist, aber die Männer, über die wir sprachen, waren die Steve Jacksons. Mhm, genau. Das, ich glaube, dass der Name Peter einfach für mich eine magische Anziehungskraft hat, weil ich ihn so gerne ausspreche. Aber ist es Steve's Jackson oder Steve Jacksons? Ich referiere Steve's Jackson, weil ich ja auch iPods Touch sage. Aber ich glaube, dass es Steve Jacksons? Klingt auch komisch. Ja, in diesem Sinne, die Shownotes kann man immer schön angucken. Und sie sind seit ein paar Folgen tatsächlich auch bebildert, wenn euer Podcast-Client das unterstützt. Ich gebe mir da so mittel viel Mühe, tatsächlich auch schöne Bilder reinzumachen, dass man auch ein bisschen eine Vorstellung hat von dem, was wir hier besprechen. Heute das erste Thema wird schon wieder eine Herausforderung, weil da geht es um abstrakte Dinge. Namentlich den Epic Game Store und eine Beteiligung von Streamern, die momentan noch Epic mitbezahlt, aber die in Zukunft dann die Devs aus eigener Tasche zahlen dürfen. Habt ihr das gelesen? Nee. Es ist ein Interview mit Sergei Galionkin, also dieser, der mittlerweile bei Epic Games arbeitet und vorher Steam Spy gemacht hat. Und der hat ein langes Interview, ich glaube, in einem Podcast gegeben und da ein bisschen über den Epic Games Store und die Zukunft gesprochen und hat halt gemeint, es gibt halt momentan diese, ich weiß nicht, ob es schon aktiv ist, aber es gibt zumindest diese Pläne, dass Streamer quasi beteiligt werden am Umsatz, wenn sie ein Spiel spielen und dann über diesen Stream Spiele gekauft werden, dann kriegen halt einen Prozentsatz quasi ab vom Spiel. Okay. Und da ist es noch so, dass sich Steam da, also dass sich Epic da noch dran beteiligt, wenn oder wenn das passiert. Aber in den nächsten 24 Monaten wollen sie das halt irgendwie dann abstellen und dann bist du halt Entwickler halt verantwortlich dafür, dass du erstens festlegst, wie viel Prozent du da anbietest und zweitens halt, dass du selber zahlst. Und das wird dann auch interessant, so als Entwickler, diese Landschaft, wie das dann wird, wenn du dann plötzlich so diese E-Mails von Streamern bekommst. Ich würde ja euer Spiel in meinem Twitch-Stream featuren, aber macht mir doch bitte ein gutes Angebot. Ja, und wie werden die dann bezahlt? Für was? Also nach Minuten oder? Naja, umsatzbeteiligt? Sie kriegen halt einen Code und dann kriegen sie halt eine Umsatzbeteiligung. Wenn über den Code gekauft wird. Wenn über den, so Referrer-Codes. Ja. Und der geht dann von dem Geld, das die Entwickler von Epic Store bekommen, dann ab. Aber die Menge des Betrags entscheide ich jetzt als Publisher des Spieles auf dem Epic Store dann selber. Ja. Okay. Video-Uplink. Sozusagen, ja. Streamer-Uplink. Mhm. Ja. Ja, Uplinks sind halt so ein Ding. Ist halt auch Werbung. Ja, aber es ist halt irgendwie, das sind wieder neue Kosten, die dann auf einen zukommen. Die darf man auch nicht vergessen, wenn man dann immer sagt, ja, die Konditionen sind hier besser als auf Steam. Auf der anderen Seite, auf Steam gibt es halt auch keine Beteiligung für Streamer und dementsprechend halt weniger Incentives, dann dein Spiel zu streamen. Auf der dritten Seite ist die Frage, will man das überhaupt, dass es irgendwie so eine starke Ökonomie gibt in Sachen Streams, dass nur noch Spiele gespielt, gestreamt werden, die dann irgendwie Uplinks anbieten? Ist mir so ein bisschen unklar. Also bei der App Store-Geschichte, dass da die Uplinks weggingen, das war ja schon für die Rezessionszeiten tragisch. So, ich weiß nicht, haben denn die. Also Steam hat keine Uplinks an sich auch? Kein Affiliate-Programm, das einfach nur so funktioniert? Nicht, dass ich wüsste, nee. Aha, okay. Also irgendwie bin ich halt davon ausgegangen, dass die alle irgendwie, seit Amazon das gemacht hat, dass Stores halt Uplinks anbieten in irgendeiner Form. Oh. Aha, okay. Und interessant. Ich bin sowieso nicht so der Stream-Gucker, deswegen, das ist so eine ganze Welt, die mir sehr verschlossen ist. Also ab und zu mal, ich habe mal ein bisschen Overwatch geguckt und ein bisschen, wahnsinnig viel Slay the Spire jetzt, nur das eine Spiel. Aber so diese allgemeine, lass uns doch mal Let's Plays gucken und irgendwelche Events, in die sie da so abfeiern. Unklar. Bin ich, irgendwie zieht mich das nicht so. Was ich gut fand, ist The International. Das ist ein Dota 2 Turnier, das große Dota 2 Turnier. Die haben halt richtig gute Kommentatoren, die dann Dinge auch erklären können. Eine Zeit lang hatten sie sogar einen extra Audio-Stream für Noobs, wo dann Dinge richtig von Null weg erklärt werden. Und das ist einmal im Jahr und das schaue ich mir tatsächlich an, weil ich das dann schon spannend genug finde. Ansonsten habe ich noch den Use Case, dass ich Spiele gucke, die eine Story haben, die ich aber selber nicht zocken möchte. Also das war auch so einer noch, also damals ja auch, wie hieß es denn? Dieses Zombie-Spiel, das nicht Ellen Page Zombie-Spiel. Last of Us? Genau. Nice, Martin. Also, Audio Fistbump. Das habe ich ja dann auch geguckt, so den letzten Teil, weil ich das Spielmechanik selber nicht so schick fand. Und ja, so. Und das finde ich dann ganz nett auch, stimmt. So, aber das ist für mich jetzt auch nicht so klassisches. Also diese Menge an Steam. Also ich habe, glaube ich, mehr Steam geguckt jetzt mit Elixir-Geschichten von dem Advent of Code. Mhm. vom Elixir mit Hauptverantwortlichen als jetzt Videogames. Also ich bin halt tatsächlich jemand, der einen Stream-Account hat, den er auch tatsächlich benutzt, um irgendwie Menschen da zu folgen sozusagen und Videos zu gucken. Und so, ich stelle schon fest, dass ich halt ab und zu tatsächlich Spiele entdecke, weil sie jemand streamt. Und ich denke, das ist auch gar nicht so abwegig, dass da mittlerweile viel Publikum über diesen Weg auch über Spiele sich informiert und gerade so mit dem langsamen weniger wichtig werden von irgendwie diesen ganzen Videospielseiten. Alles geht auf Richtung YouTube oder Twitch gefühlt und muss man mal im Auge behalten, inwieweit dann solche Sachen wie eben dieses Uplink-Programm von Epic da die Dynamik für Entwickler verändern. Oh, Influencer. Influencer. Es ist eine komische Art, sein Geld zu verdienen, aber Influencer gibt es ja auch auf Instagram und sonst wo. Von dem her, das ist nichts Neues. Ich stehe der Seite tatsächlich, zeigt auch, dass ich alt werde, das als Einkommensquelle zu nutzen, irgendwie ein bisschen kritisch dagegen entgegen, weil das ist halt so nicht sustainable und dann hast du 3 Jahre lang gestreamt oder 10 und dann verdienst du damit kein Geld mehr und dann kannst du nichts und dann. Ach, du hast Mitleid mit den Anbietern, also mit den Content-Produzenten. Ja, mit den Content-Produzenten. Ah, da habe ich so ein bisschen, das ist so eine, das fühlt sich irgendwie nach nicht so einem guten Brötchenerwerb an. Interessant, ich habe so das Umgekehrte, so von dieser YouTube-Star-Schwemme habe ich eher so das Gefühl, das kann gut weg auch wieder. Ach, also ich glaube, beides ist irgendwie richtig auf eine gewisse Art und Weise und natürlich sind das alles so eher prekäre Jobs, die sich halt irgendwie im Internet Entertainment-Sektor bewegen. Aber dann muss man auch Mitleid haben mit Schreibern von Kotaku und im Prinzip allen, die irgendwie nur Anführungszeichen Content produzieren online. Ja, ich meine, es macht halt das Angebot an Arbeitskraft für alle Online-Spiele-Redaktionen, für alle Spielemagazine, in welcher Form auch immer, viel größer. Damit hast du halt eine Schwemme an Leuten, die Gehälter werden dadurch nicht so toll und das ist so, auch für die Industrie ist es nicht unbedingt super. Aber den gleichen Vorwurf könnte man uns als Podcast selbst dann auch machen. Ja. Absolut, absolut. Wir sind für Radio nicht toll. Wobei wir sind ja noch auf der Hobby-Schiene. Also sobald du dann anfängst, mit Podcasts sein Geld zu verdienen, ist es dann noch mal anders. Aber wir haben ein Patreon. Okay, in diesem Sinne, ich habe euch das Interview auch mal verlinkt. Da stehen noch andere interessante Sachen zu Epic Game Store und wie es da in Zukunft weitergehen wird. Wer sich für die Materie noch im Detail interessiert, kann sich da mal reinlesen. Wir kommen zum Buckel und zur Rückkehr des Buckels. Oh, ist das süß. Ja. Und es gibt wieder ein Akku-Pack. Und wie letztens auch. Das hat natürlich eine schöne Integrations. Also wir sprechen von einem iPhone-Case mit dem Akku drin. There will be buckle again. Genau, und das hat man ja eine Zeit lang ganz gut brauchen können, so um mal so eine Veranstaltung durchzuhalten. Inzwischen muss ich sagen, mein Telefon hat lang genug Strom. Also ich bin ganz selten in dieser Lage, wo ich mir denke, oh Gott, mein Strom geht aus. Mhm. Dadurch, dass sie ein bisschen größer geworden sind, haben sie das für mich eigentlich gelöst. Aber wer immer noch mehr Strom braucht, kann sich jetzt zumindest für das iPhone XS einen Buckel kaufen. Und dann ist dann mehr Akku drin und das ist wieder so eine Kompletthülle, wo unten der immer noch Lightning-Port rauskommt und die halt auch automatisch so durchlädt, in die richtige Batterie lädt und zum richtigen Zeitpunkt und so. Da ein bisschen mehr Management wie bei anderen Battery Packs. Und es hat auch einen T-Charger. Also man kann auch ganz das Ding trotzdem immer noch auf T-Charger legen, mit drin. Insofern klingt es wieder eigentlich nach einer ganz guten Lösung, meiner Meinung nach. Aber es ist halt wieder ein Buckel und das Ding ist wieder dicker und es ist eh schon so groß. Und deswegen ist es für mich, ich habe keinen Bedarf. Kostet $130, ist also auch nicht eine super billige Batterie. Ja, man hat diesmal wenigstens nicht das Problem mit dem Audio-Check, der dann da durchgesteckt werden muss und dann nicht passt, ja, dass man nochmal einen Adapter braucht, weil den gibt es eh nicht mehr. Ja, also gibt es noch einen Adapter so unten dran. Mhm. Ja. Hashtag mutig abgeschafft worden. Und ansonsten, das Ding kann man wohl auch mit dem iPhone X verwenden, kriegt man aber einen Dialog, dass es nicht kompatibel ist. Aha. Einmal, was so ein bisschen komisch ist. Plus, es ist wohl wegen den Mikro- und Audio-Geschichten nicht ganz allein. Das heißt, es hat wahrscheinlich ein bisschen negative Auswirkungen auch dahingehend, weil sie ja komplett abschließt. Ja. So, also eher für die, die eh schon viel Geld ausgegeben haben, jetzt in diesem Jahr wieder. Übrigens kurz, in dem Artikel hier, der verlinkt ist, steht auch, dass mit 12.1.3 dieses Problem mit dem iPhone X wohl behoben ist. Ah, okay. Ist auch sehr interessant. Dieser Artikel ist ein Artikel auf MacRumors und der Slug oben sagt noch, er ist nicht kompatibel mit iPhone X. Und der Text ist wieder so, der Slug muss bleiben, stimmt, aber der Text vom Titel ändert sich. Das finde ich immer ganz nett. Richtig, genau. Die URL steht Smart Battery Case not compatible iPhone X und der Überschrift heißt inzwischen Smart Battery Case appears to be compatible with iPhone X. Ja, sehr. Ich finde das ja immer noch eins der schlechtesten Produktdesigns von Apple, so insgesamt. Ja, es wirkt so Afterthought irgendwie. Es wirkt so nicht drüber nachgedacht und ach ja, wir müssen jetzt da noch und okay, machen wir halt so. Also es ist irgendwie, es ist nicht toll. Ich finde es nicht so schlimm, weil die Geschichte ist ja die, du musst es ja auch schon so anordnen, dass es mit den Antennen und so weiter ganz gut läuft und ich glaube schon, dass das ganz stimmig ist. Das sieht jetzt nicht so schick aus. Ich habe da mehr Schmerzen mit der Maus, mit der unten ansteckenden Laden. So. Also das ist für mich immer noch Nummer eins. Das war gemein. Und dann kommt das Keyboard von den MacBooks und und die Touchbar. Ich meine jetzt auch weniger Ergonomik als Ästhetik. Ästhetik, ja. Ja, ich muss sagen, ich habe auch keine Probleme eigentlich mit Strom gerade. Das liegt aber jetzt weniger daran, dass ich irgendwie immer super viel Strom in meinem iPhone drin habe, sondern dass ich einfach einen Akku habe, der mein iPhone sehr schnell lädt über USB-C. Und den stecke ich halt dann nur eine halbe Stunde an und dann ist es wieder voll. Insofern ist da der Leidensdruck nicht so hoch. Ich muss auch sagen, ich bin inzwischen echt so, also den dicken Anker-Akku, damit kann ich dann Switch oder Telefon oder andere Geräte laden oder sogar Laptop mal ein bisschen verlängern, wenn ich will. Das ist inzwischen für mich auch die eindeutig bessere Lösung, weil dann hast du den, ich meine, den kannst du auch kurz mal in deine Jackentasche stecken und dann bist du so komisch verkabelt in der Jackentasche, aber so, ja, das reicht auch. Gut, kommen wir zu Ente-Ente-G. Die jetzt. Oh, Ente. Nein, es geht um DuckDuckGo. Und dass DuckDuckGo jetzt tatsächlich Apple Maps benutzt, beziehungsweise das JavaScript-Interface zu Apple Maps, um Landkarten quasi bereitzustellen. Ja, das ist interessant, finde ich, weil, also wer hat's denn, also wer von euch hat sich überhaupt noch daran erinnert, dass Apple dieses JavaScript-Interface anbietet? Ich nicht. Okay. Ich habe mal die WWDC-Session dazu geguckt, aus Gründen, die ich nicht mehr weiß. Hat es jemand von euch in live irgendwo gesehen bisher? Nein. ja, da haben wir es ja schon. Ich meine, deshalb ist es interessant. Und ich weiß nicht genau, wie viele Auswirkungen das jetzt hat. Also DuckDuckGo ist natürlich definitiv die nettere Suchmaschine im Sinne von Datensparsamkeit. Also das ist schon so eine ganz sinnvolle Alternative. Auf dem Telefon habe ich es auch an, muss ich sagen. Was ich aber feststellen muss, ist, was Tobi jetzt macht, jetzt bei dieser Maps-JavaScript-Integration, sie ist halt relativ frustrierend. Sie ist zwar relativ hübsch, so ähnlich wie die Maps in der App auch. Aber zum Beispiel werden da Landmarks und andere so Dinger angezeigt auf dieser Karte und da kann man so viel hinklicken, wie man will. Ja. Das kannst du komplett vergessen. Das ist schlimm, ja. Und weil ich den Tobi gerade sehe, Tobi macht mit seinen Fingern eine Swipe-Bewegung, pincht zu zoomen. Das funktioniert natürlich, aber mit dem Scrollrad-Zoomen geht nicht, wenn du mit einer Maus dran bist. Auch. Insofern ist es jetzt nicht so ganz frustrationsfrei auch. Also ich weiß nicht, was Scott Forster dazu sagen würde. Es ist trotzdem interessant, dass es jetzt überhaupt irgendwo größer im Einsatz ist. Also sie versuchen es zumindest nach wie vor, diese Geschichte mit den Karten irgendwie zu machen. Lustigerweise, ich habe mir das gerade angeguckt, so also für Restaurants. Bei Restaurants ziehen sie die Fotos dann doch wieder von Yelp, was bestimmt jetzt nicht so datensparsam ist. Ja, okay, es ist immer noch so, diese komische Yelp-Integration. Ja. Wobei Yelp auch so, weiß ich nicht, das ist alles viel zu schlecht. Das ist immer so ein Dienst, insgesamt finde ich, diese ganze Datenbasis ist trotzdem noch viel zu schlecht in diesen ganzen verschiedenen Kartendingern. Und dann bin ich wieder in meinem Car2Go und merke, wie schlecht die Mercedes-Navigation an sich ist und bin dann wieder ganz froh, wie gut alles ist. Aber trotzdem finde ich es immer noch echt unterirdisch, alle diese Dinge. Ja, so, ich bin so zwischen ab und zu mal Begeisterung, wie schön Dinge funktionieren und dann wieder, also gerade so Sachen wie Yelp, ja, wirklich mal jetzt gute Informationen über alle Restaurants, Locations und Ladengeschäfte örtlicher Natur. Das ist irgendwie seit Foursquare ist es dann nicht mehr, hat keinen Spaß mehr gemacht seit Foursquare. Ja, das stimmt. Ja, das ist irgendwie auch ein bisschen, also ja, das, ich kann das nur unterschreiben, was du sagst. Ich bin auch gerade komplett perplex, dass man eben hier tatsächlich die anderen Landmarks nicht anklicken kann auf dieser DuckDuckGo-Karte oder auf dieser Apple Maps DuckDuckGo-Karte. Also es hapert nichts, es macht nichts. Es ist wirklich so, das ist so maximal frustrierend. Ich weiß nicht, wie das bei Google Maps ist. Bei Google Maps kann man rumklicken. Da kannst du rumklicken, klar. Und dann kannst du dann irgendwie tatsächlich von. Und Tobi hat es gerade auf dem Rechner, ist auch mehr responsive. Ja. Es gibt ja auch immer noch OpenStreetMap, das ist auch nicht schlecht, da kann man wahrscheinlich auch besser klicken. Ja. Ist halt nicht so hübsch. Ja. Ach ja. Ich habe, um das Thema noch ein bisschen aufzuweiten, ich habe tatsächlich auch mal letztes Jahr für 1,5 Monate oder so DuckDuckGo versucht, irgendwie exklusiv zu benutzen statt Google. Habe aber festgestellt, an sich funktioniert schon gut und kein Problem soweit, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich habe länger nach guten Suchergebnissen scrollen müssen. Der Algorithmus. Also, vielleicht ist man auch einfach so, also vielleicht bin ich einfach so trainiert, dass ich die richtigen Google-Suchanfragen schreibe, dass es halt immer in den ersten 3 Hits mit dabei ist. Und bei DuckDuckGo muss ich halt dann manchmal eine Seite runterscrollen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist nicht so treffsicher für mich. Oder ich bin nicht so treffsicher mit DuckDuckGo, keine Ahnung. Das geht mir schon auch so. Es ist jetzt keine, damit hast du jetzt ein besseres Leben Empfehlung. Es ist eine, damit machst du das Sinnvollere. So ähnlich wie, was weiß ich, Vegetarier sein oder so. Die Problematik, also für mich ist aber DuckDuckGo okay genug, sagen wir es mal so. Und Yahoo damals oder die anderen Alternativen, die man so hatte, oder Bing, ja, war beides. Also DuckDuckGo ist die erste jetzt größte Ordnung, wo ich sage, okay, ich finde manchmal lokale Dinge nicht so dolle und in Google finde ich sie auch. Und dann hüpfe ich halt dann spontan zu Google. So. Aber so für den Hausgebrauch finde ich das meiste eigentlich schon. Und das reicht mir dann auch. Auf dem Mac habe ich es noch nicht umgestellt. Ich habe es gerade auf meinem Mac umgestellt. Ich werde dann mal berichten, wenn ich nächste Woche mal eine Woche für Erprobung habe. Fanboys, der Selbstversuch. Yes. Wir machen das jetzt wie dieser Super Size Me-Typ. Oh, da kann ich aber nochmal so, wenn wir schon bei Browser und Einstellungen sind und was dann da in der Suche ankommt, kurze kleine Zwischenexkursion nach diese IPv6-Geschichte. Ich habe ja irgendwann mal so ein wie Portmap Remake und so habe ich ja drüber gesprochen, dass mit IPv6 ja damals die Welt schön sein sollte. Im Sinne von, du kannst IPv6 anmachen und dann ist der Rechner wieder erreichbar, weil er ist einfach so, der Aerospace ist groß genug und dann kannst du einfach deine Adresse rausgeben. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch nicht so im im Gefühl, was ich denn jetzt auf dem, also mit IPv6 hinter einer Fritzbox zum Beispiel in Deutschland machen kann. Inzwischen ist es so, mit dem aktuellsten Update von der Fritzbox und mit dem, was ich weiß, ist, es gibt im Interface, kann man sich so hinklicken, dass dieser Rechner dann immer von außen voll unter IPv6 erreichbar ist. Man muss aber der Fritzbox die berechnete IP-Adresse geben, die man selber bekommt. Und die Geschichte, das heißt Scoped ID dann in der Liste von Adressen, die muss man da einmal eintragen und dann geht es von draußen. Hat den schönen Effekt, dass man zum Beispiel so Sachen wie Service-Edit dann immer über derselben IPv6-Adresse erreichen kann. Ich habe das in meinen normalen Rechner dann in meine etc-hosts einfach eingetragen, da heißen meine Rechner so und dann kann ich die einfach erreichen, jetzt ohne Back-to-My-Mac. Das ist schon mal ganz schön. Was nicht so schön ist, Moment, wenn man jetzt kurz eine Verständnisfrage stellen, weil ich mit dem IPv6-Kram jetzt auch nicht so super firm bin. Du hast quasi eine pseudostatische IPv6-Adresse hinter einer dynamischen Adresse, die du von deinem Provider bekommst, oder gehst du davon aus, dass du eine statische IP-Adresse von deinem Provider bekommst und da obendrauf nochmal eine statischere zu deinem Rechner? Also ich gehe im Moment davon aus, und das hält jetzt schon eine ganze Weile gut, dass man die Präfixe, die Subnetzpräfixe, die man von dem Provider bekommt, dass die sich nicht ändern. Wenn die sich ständig ändern, hast du auch ein Problem. Okay. So, aber wenn die sich nicht ändern, dann ist das, was dein Rechner aus seiner MAC-Adresse rausrechnet, um sich selber eine Adresse zu geben, der hintere Teil ist dann statisch dafür auch. Und dann hast du eine Adresse, die praktisch da so lange hält, wie sie hält. Wenn du jetzt eine ständig wechselnde Präfixe hast, auch von deinem Anbieter, was ich nicht weiß, ob die das noch machen, weil es macht eigentlich keinen Sinn mehr. Also bei IPv6, weil es ist so viel, da muss ich nicht jetzt die Präfixe durchrotieren durch meine Kunden. Ist anders wie bei IPv4, wo ich wirklich dann auch mir den Space wieder freigeben will. Und wobei diese Trennung ist sowieso so ein anderes Ding. Ich muss auch sagen, also ich habe es jetzt mit zwei Locations getestet, hier im Büro, da bleibt der Präfix gleich und zu Hause ist es bei Kabel, also Vodafone-Kabel und da bleibt der Präfix auch sehr lange gleich und damit geht es dann. Muss ich mir mal angucken. So, und da muss man das halt in den Portfreigaben, es ist ein bisschen kompliziert in der Fritzbox zu finden, ich muss da nochmal ein Tutorial zusammenschreiben, muss man das dann eintragen, aber dann geht's dann auch gleich und dann ist das schon mal für die internen Sachen schick. Jetzt passieren aber ganz lustige Dinge, also ich habe so ein bisschen also einerseits, wenn man wirklich mit IPv6-Adressen im Browser arbeitet, dann muss man ja so eckige Klammern drumherum machen oben, weil ansonsten geht der Doppelpunkt für den Port nicht, weil man muss ja, die Portangabe muss auch noch gehen. Wenn man so eine URL anguckt, dann hat man immer so den Hostnamen vorne und implizit hat man Port 80 für HTTP und für HTTPS hat man einen anderen Port, den ich jetzt gar nicht auswendig weiß. Und wenn man Webentwicklung macht oder sowas, dann hat man sich da immer so einen selbstgebackenen Port dann auch noch. Und dafür ist es zum Beispiel schick, dass wenn ich jetzt mit anderen Leuten chatten will und mal, oh guck mal, ich habe da was gemacht, dann kann ich einfach meine IPv6-Adresse plus den der Portnummer oder oben als URL eingeben und dann geht es. Ist sehr fein, weil man kann mal schnell was herzeigen. Das Problem ist aber, wenn man dann oben so diese in eckigen Klammern IPv6-Adresse angegeben hat, dass die Parser von allen Browsern da ab und zu durcheinander kommen und dich dann wieder nach Google suchen lassen, nach dieser URL, weil die ja so komisch startet. Ja, so IPv6-URLs da oben, so direkte, das haben die alle nicht im Griff. Also irgendwie Doppelpunkt, Doppelpunkt 1 geht noch am besten. Das ist das Äquivalent zu Localhost und 127.0.0.1. Aber ansonsten ist es echt, und das ist dann echt nervig, weil dann änderst du in dem Pfad so ein bisschen, also gerade so für die Webentwicklung wirst du es nochmal testen und dann zack, bumm, bist du wieder auf Google oder auf DuckDuckGo. Ja. Also das fand ich schon erstaunlich schlecht. Das war der eine Seitengeschichte. Die andere war mein iMac hier auf Arbeit. Ich habe mein eigenes Angebot, also meinen eigenen lokalen Server, der über IPv4 ganz entspannt ging, über IPv6, über die von außen erreichbare IPv6 angesurft, so an meinem eigenen Rechner. Und das macht interessante Dinge. Das macht mein iMac, ich habe es noch nicht weiter debuggt, aber der Netzwerkstack ist tot. Boah, richtig. Der, wenn man pingt, sagt er so, oh, no room in Buffer. Das hatte ich auch noch nicht. Interessant. Und so, also das ist so eine Größenordnung. Das will ich mir auf alle Fälle nochmal angucken, was da passiert. Also entweder mein lokaler Webserver macht dann komische Dinge. Also entweder es liegt auf der Elixir-Seite. Aber an sich, das darf nicht passieren. Ja. Egal, was man da macht. Es darf nicht passieren, dass ich meinen Rechner jetzt neu starten muss, weil ich eine lokale IPv6-Adresse angesurft habe. Das ist, nicht so toll. So, das wollte ich nur erzählen. Das war ein Amüsement. So viel zum Thema Zukunft. Ja, also, ja, vor 15 Jahren dachten wir, was wäre die Zukunft? Und sie hängen wir da mal ein paar Bits dran, dann können wir wieder mehr Adressen haben von wegen. Ja. Und der andere Geschichte, du musst natürlich auch über IPv6 angebunden sein. Also es hilft dir dann, wenn du nur über IPv4 bist, musst du dir wieder eine IPv4 oder IPv6 Brücke irgendwo schießen, ab und zu. Also ich war auch schon mal an Locations, wo ich dann keinen IPv6 habe, dann kommst du auch nicht drauf. Ja, ist ja auch nervig. Du musst quasi mit IPv6 irgendwie rauskommen. Also ich bin da komplett unbeleckt. Aber ja, du musst halt IPv6-Adressen erreichen können in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Und das ist nicht per se gegeben auch. Okay. So, wenn du hinter nur einer IPv4 bist. Mhm. Also, okay, du musst den Router fragen können, wer hat denn Adresse bla bla bla. Und wenn du dem eine IPv6 gibst, kann es sein, dass er damit gar nichts anfangen kann. Ja, du musst halt Verbindungen zu IPv6-Adressen aufnehmen können. Aha. Und dafür musst, da du ja nur unter IPv4 erreichbar bist, irgendwer zwischen dir und der Gegenstelle dafür sorgen, dass ihr miteinander sprechen könnt. Mhm. Und da kann man sich was einrichten, da kann man was machen. Also das ist ein bisschen komplizierter, als man es gerne hätte. So 6-to-4 und der ganze Scheiß, also da gibt's, ich kann dir nahelegen, es gibt 8 Stunden requestforcommons.de von Annalena dazu, mit allen IPv6-Informationen. Und davor kannst du dir noch die CRE zu IPv6 reinziehen, ist nochmal 4 Stunden vorne dran, dann hast du geballte 12 Stunden IPv6-Infos, nice, wenn es dich interessiert. Es ist lohnenswert, aber man vergisst auch ein bisschen was wieder und ich bin jetzt auch schon so ein bisschen im Halbwissen wieder, deswegen höre ich mal lieber auf. Spaßfakt übrigens, ich habe das gerade kurz recherchiert, wenn man VPN benutzt, dann gibt es durchaus VPN-Anbieter, die einfach IPv6 nach nirgendwo routen, um zu verhindern, dass du deine Identity leakst über IPv6. Ah, das gibt's auch noch. Mhm. Interesting. Nun ja, nun denn, die Zukunft, sie ist schlechter als gedacht. Das gilt auch für die Gerichte und ich weiß jetzt nicht, wie das bei dem Landgericht Mannheim aussieht. Ich habe mich nämlich da jetzt nicht informiert, aber ich bin jetzt gespannt, ob das jetzt Teil positiver oder negativer Zukunft ist. Ich finde, es ist so ein bisschen nur eine interessante Meldung gewesen, weil Apple durfte ja nicht mehr seine alten Telefone verkaufen, namentlich irgendwie 7 und 8, glaube ich, oder? Mhm. Ja, ich glaube. Die nicht X'e, wegen einer Unterlassungserklärung aus München. Stimmt. Dieser selbe Sachverhalt ging jetzt wohl durch Mannheim und Mannheim hat Qualcomm dann im Endeffekt gesagt, nee, ist nicht. Alles gut, aber Apple verkauft trotzdem weiter keine 7er und 8er direkt selber, weil immer noch so die Münchner Entscheidung nicht ganz noch ein bisschen aussteht. Aber so zumindest hat Mannheim die Klage von Qualcomm gegen Apple im Sinne von, die haben Patente verletzt, abgewiesen. So. Ja. Crazy. Das war nur, weil wir das andere erwähnt haben, kann man das ja auch nochmal erwähnen. Wir haben es dann nochmal verlinkt, wenn ihr nachlesen wollt und euch mehr damit beschäftigen wollt, gerne. Reuters schreibt übrigens an dieser Stelle, dass Gravis alle Telefone verkauft. Ja, also Third-Party-Anbieter verkaufen alles immer noch, nur Apple selber nicht. Ja. Also man hat die immer noch auch bekommen. So ist es nicht. Ja, spannende Gerichtsentscheidungen. Zu den Services, die wir letztes Mal angesprochen haben, die dieses Jahr starten, haben wir noch eine Anmerkung hier auf unserer Agenda, nämlich zum Thema der Apple Film, whatever, TV-Content-Stream-Service, wie auch immer er heißen wird, da gibt es Neuigkeiten. Sie haben sich nämlich einen Deal gemacht mit Sofia Coppola, ein Film mit Rashida Jones und Bill Murray in den Hauptrollen. Ja, also an sich, also auf den Film freue ich mich, weil das ist eine nette Kombi, finde ich. Also da bin ich gespannt. Dass es den dann nur über Apple gibt, ist komisch, oder? Das ist doch ein Kinofilm. Also ist das eine Fernsehproduktion dann? Naja, oder es gibt in Anführungszeichen ein Fernseh, so eine Service-Only-Produktion? Aber es gibt das, gibt's doch bei Netflix auch. Direct-to-Streaming. Ja, aber meinst du so eine Größenordnung dann nicht auf die Kinoleinwand? Oder? Ja. Also warum sollte Apple kleinere Kartoffeln backen an der Stelle? Das ist interessant, dass jetzt die großen Stars auch bei den Streaming- und Third-Party-Videoproduzenten dabei sind. Wer die Show von Alex Blumberg verfolgt, wie heißt sie, Startup, der weiß, dass ein Fiction-Podcast, den die bei Gimlet produziert haben, jetzt mit Julia Roberts verfilmt wurde als Amazon Prime Exclusive. Original. Exclusive? Whatever. Ich glaube, ich habe alle Buzzwords reingebracht, die da reingehören. Also interessant, also so die richtig Großen sind dann auch, vielleicht sind sie pleite oder haben eine Wette verloren, aber interessant. Es ist so ein bisschen so, wir sind so in den Franchise Wars angekommen. Ja, und es ist halt auch so, dass also diese ganzen Streaming-Angebote haben halt auch so viel Geld, dass sie sich leisten können, irgendwie Content in dem Maße für sich produzieren zu lassen. Bei Netflix erhöht jetzt auch wieder die Gebühren. Insofern, da, das wird teurer alles. Ich muss sagen, als Kunde bin ich leider, also es gibt wahnsinnig viel guten Content, das ist schön, aber diese Zersplitterung des Marktes jetzt wieder komplett. Also es war so ein Kurzübergang von, ach, jetzt komme ich mal an das Zeug ran, das mich so interessiert, zu jetzt versucht wieder jeder sein eigenes Pründchen hier abzustecken, damit ich auch ja alle Dienste abonniere und das alles irgendwie geht und alles zu teuer ist dann in Summe. Ihr seid das fucking Kabel auch wieder mal. Und das ist die falsche Richtung. Also es ist nicht für meine Begriffe überhaupt nicht in dem Spirit, den iTunes so mit dem ein Song kostet eine Mac und ihr habt ihn und das ist gut und wir haben keine Exklusivdeals und so weiter, also schon außer jetzt U2, aber das hat ja keinen interessiert. Was kostet dann eine Folge Seinfeld? In der Welt weiß ich es nicht so genau, aber ich bin unzufrieden, was das angeht, weil ich habe dann irgendwie so, also ich habe irgendwie YouTube, Netflix, ist eigentlich noch Sky One in Deutschland dann für die HBO-Sachen, die dann in Amerika HBO wären. Ja. CBS in Amerika dann, weil sie Star Trek nur da hatten. Das war natürlich auch. Also ich verstehe die wirtschaftlichen Antriebe für diese Exklusivdinger. Ich mag die Komplexität nicht und ich mag auch nicht, dass der Fernseher jetzt auf einmal 27.000 Apps hat, um irgendwie Content abzurufen. Das ist jetzt für mich als Kunde, ich habe keine Ahnung, wenn ich jetzt so denke, so wenn ich mir jetzt vorstellen will, wie das jetzt in 10 Jahren aussieht, habe ich keine Ahnung, diese Landschaft. So, und nee, vor allem, ich habe natürlich also das ist ja absehbar. Also Disney ist ja auch schon am Start irgendwie mit seinem eigenen Ding. Und dann musst du halt, wenn du Star Wars gucken willst, musst du halt den Disney Streaming Service abonnieren. Also ich glaube, dass das ein Modell sein wird, ist so ein bisschen das, was Marcel auch macht, das einen Streaming-Service leer gucken und dann zum nächsten wandern. Dann so Amazon abonnieren und dann das leer gucken und dann weiter zu Sky One und das leer gucken und in der Zwischenzeit ist dann Netflix wieder ein bisschen was nachgewachsen. Ich habe die Befürchtung, dass Netflix schneller nachwächst, als man es gucken kann. Vielleicht ist das der Plan. Ja, unklar. Naja, es gibt auf alle Fälle, die Eigenproduktionen sind an sich, also das Schöne an den Eigenproduktionen ist, es kommt wahnsinnig viel relativ hochwertiger Content auch bei rum. Also da ist für meine Begriffe weniger so dieser ganz seichte Schmalz, der so fürs Fernsehen produziert wurde in noch vor 10 Jahren drin. So in meinem Kopf jetzt gerade. Ja? Aber so, und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Frage ist auch, bleibt das auch so? Also überleben manche Serien deswegen einfach länger zum Beispiel? Also sehen wir Expanse jetzt bis zum Ende dank dieser Landschaft, weil damals wäre es vielleicht einfach abgesägt worden. Dann ist es natürlich auch, es gibt schon auch positive Seiten, aber so, es ist so, die Welt ist mir zu kompliziert. Ich muss offenbar wieder, so, dass wir irgendwann mal so von den Bäumen runter sind, schlechte Idee. Ich finde das schön, wie man uns, Fanboys ist so der Podcast, wie man uns beim Altwerden zuhören kann. Oh ja. Ja. So direkt, also mein Bart ist auch schon grau, deiner ist ja noch nicht grau. Ich habe irgendwo, hatte ich mal ein graues Haar. Eins? Ach, ja. Meine Kinder haben das bemerkt, haben sie gesagt, Papa, du hast ein weißes Haar. Ich sage, ja, ich werde alt. Nicht sterben, Papa! Ich sage, nein, das dauert hoffentlich noch ein bisschen. Ach ja. Diesen Apple-Musik, also Apple, also ich über mein Music-Abo ist nach wie vor immer Ärgernis noch in meinem Kopf. So, weil das also ich habe einfach Ärgernis. Auch diese TV-App schon wieder, will Serien gehen da weiter. Die Seite lädt nicht, die App muss ich abschießen, bedient sich doof. Nee. Amazon-App auf dem Apple TV auch doof. Amazon Prime, dass ich jetzt Amazon Prime inzwischen nur noch wegen dem Video-Content habe, das finde ich auch doof. Und mir den Umsonst-Content angucke eher, also dass es mich dann auch dahin treibt, dass ich den Content angucke, den ich schon bezahlt habe. Also es ist so, ich entscheide gern eigentlich auf Grundlage dessen, was ich gucken will und was ich qualitativ gut finde und nicht, was da ist. Also dieses Ganze, was da ist, hat so ein bisschen auch für mich so die kognitive Last von, oh, da ist jetzt ein Sonderangebot, das muss ich jetzt noch machen. Oder auch bei Netflix, das ist jetzt nur noch einen Monat da, dann musst du mal die Serie jetzt gucken endlich. Ja, und ich bin gerade dabei, die Marvelous Miss Maisel anzugucken, weil das Prime, das wir nicht rechtzeitig gekündigt haben, halt nur noch dann 2 Wochen geht. Das sind die Probleme der modernen Welt. Ja. Ich wollte aber noch an einer Stelle einhaken. Ich finde, gut, du kannst es nicht mit Fernsehen vergleichen, weil da gibt es schon viel Schotter. Aber ich finde die auch nicht super. Die ganzen für die Streamingdienste gebauten, gefilmten Dinge, die sind irgendwie, die lassen mich etwas unzufrieden zurück. Die Marvelous Miss Maisel ist so ein, das ist so der Slapstick-artige Dialog da drin, der wirkt irgendwie wie, der ist schon 100 Mal da gewesen, nur sie haben halt auf 10,1 hochgedreht. Also es ist nicht mal so irgendwelche Grenzen gepusht, sondern es ist halt, wir machen jetzt auch sowas. Und Altered Carbon war auch crazy und hat verrückte Konzepte aufgenommen, aber letztendlich war es halt doch nur eine Detektivshow und den Man in the High Castle oder High Tower oder wie er heißt, das war so, ich bin beim Gucken der ersten Folge fast eingeschlafen, weil das so konventionell war und das ist irgendwie so, da gibt es diese revolutionären neuen Dinger und die sind ganz neu und machen alles anderes und disrupten alles und sind dann irgendwie machen doch nur das, wir wollen auch eine Monster-Slash-Romanze-Serie. Naja, aber das liegt ja auch so ein bisschen in der Natur der Dinge. Also gerade Netflix will halt die Sachen produzieren, von denen sie denken, dass die meisten Leute die sehen wollen. Und dann bist du halt da, wo du eine Serie für den Massengeschmack produzierst und nicht halt irgendwie eine Avantgarde, ganz neu und nur hier möglich Serie. Das ist natürlich auch spannend, das wird ja auch dann mehr verloren gehen, so dieses, dass alle diese Dienste jetzt eine sehr extravagante Serie oder sowas wie so wie House of Cards kam und sowas in der Größenordnung, ich bringe meine Serie an einem Tag raus und ihr könnt alles gucken und das ist so ein, oh, ja, spannend, zieht mich. Also dieser Moment wird auch flöten gehen, so mit der Zeit, weil es halt normaler ist. Es ist halt brauchbarer Content da, in allen Kanälen irgendwie und es wird halt tendenziell, glaube ich, eher einfach nur more inconvenient, weil du die jeweilige Zugangskarte für die jeweilige Verschlüsselung brauchst, damit du es gucken kannst oder konsumieren. Also ich finde ja ganz grundsätzlich spannend, was passiert nach dem Golden Age of Television, in dem wir uns gerade befinden. So, was ist so das nächste Ding? Aber ich glaube, da reicht meine Kristallkugel endgültig nicht mehr. Ja, gute Frage. Ja, bevor wir uns hier noch weiter verlieren in der Zukunft, die wir nicht wissen, kommen wir zur Gegenwart und dem Konsum, den wir betrieben haben. Und als erstes haben wir tatsächlich Dead Cells gespielt, namentlich Dom wahrscheinlich, oder? Aber das ist doch falsch. Moment, Geschäftsordnungsantrag, das ist doch falsch eingeordnet, das gehört doch in Nachklapp. Wir hatten es nur kurz angerissen und Marcel hat auch gesagt, er musste es erst noch mehr spielen. Deshalb also es war quasi ein Vorklapp und jetzt ist Hauptklapp und dann vielleicht später nochmal Nachklapp. Und ich hoffe, dass es Marcel auch noch spielt, dann gibt es noch eine Marcel-Variante von dem, weil ich muss sagen, ich bin relativ begeistert. Also ich bin, es macht mir mehr Spaß, als ich dachte. Weil so diese, wie gesagt, diese grundsätzliche Diese grundsätzliche Roguelike-Geschichte in dem Setting, wo ich immer wieder dasselbe spiele und es eher so ein Action-Game ist oder eben so ein NetHack selber, hat mich damals irgendwie noch nie besonders gerissen. Und gerade Dead Cells schafft es bei mir jetzt. Also es hat am Anfang so ein bisschen gebraucht. So die ersten zwei Runs waren so ein bisschen komisch und zäh und haben sich schwierig angefühlt. Und für mich auch so die Geschichte dieser Switch-Controller hat immer von der Buttonbelegung und von der Art und Weise so ein bisschen eine Hakeligkeit für mich an der Stelle auch. Ja. Also so eine Geschichte, dass ich irgendwie mit B springe, aber mit A die Dialoge bestätige. Nur die Basisgeschichten von Nintendo halt, dass irgendwie A rechts ist und B unten und nicht umgekehrt und X oben und Y links. Und beides ist für mich gespiegelt falsch und dann kommt noch die Belegung vom jeweiligen Spiel dazu und dann da braucht es einfach immer ein bisschen. Ja, aber jetzt ist es so ein bisschen im Gemüt und das Problem ist, an der Stelle ist, da fällst du halt auch mal runter oder so. Und da muss ich sagen, sie haben für meine Begriffe in Dead Cells eine schöne Balance gefunden zu, sie machen jeweils einzelne Stages mit verschiedenen Aspekten, die immer wieder ähnlich sind, die sich nur anders anordnen oder halt auch so verschiedene Varianten dann davon kommen, zu das Ganze ist jeweils noch ein anderer Run. Also es ist so, man läuft so durch so einen schönen Baum durch. Also man hat immer so Zwischenstufen, wo man das erkämpfte sich, also Shops mehr oder weniger. So nach jeder dieser Zwischenwelt hast du so eine kurze Shop-Phase, wo du die Dead Cells abgeben kannst, dafür ein bisschen Waffen kriegst, die dann wieder erscheinen können und dich selber upgraden kannst. Und je weiter du kommst, desto mehr kriegst du. Dann in den einzelnen Stages gibt's permanente Upgrades, die du kriegen kannst. Also du kriegst praktisch so für diese ganze Metroidvania-Geschichte kriegst du halt permanent, wenn du mal über diese eine Hürde hinweg bist, was halt entweder ein großer Gegner ist oder musst du halt finden oder musst mal spawnen in einem gewissen Level. Und dann kriegst du wieder mehr Zugriff auf andere Welten und ich bin jetzt ich muss feststellen, ich bin auch wieder mal so um 3 Uhr morgens dann so gewesen, sollte ich doch mal schlafen gehen, weil die Runs halt inzwischen schon auch eine Stunde dauern. Und da muss ich sagen, auch was Marcel gesagt hat, die Switch oder auch du Martin, dafür ist jetzt die Switch wirklich grandios. Also mal eben mal 5 Minuten spielen oder eine Viertelstunde spielen oder jederzeit weglegen und das Ding schläft einfach und ich habe überhaupt keine Angst um meinen Spielstand und das ist alles irgendwie schräg oder ich muss irgendwie ein anderes Setup machen. Also für diese Art Spiel ist für mich jetzt auf einmal die Switch auch das portable Gerät geworden. Ich habe es am Anfang am Beamer angefangen, aber so jetzt liegt die einfach rum und ist da mal dabei und dann mal eben so eine Viertelstunde einfach mal so gedankenlos mal ein bisschen durchspielen, weil ein Aspekt ist auch, es gibt so mit der Türen, die sich mit der Zeit verschließen in dem Spiel. Das heißt, wenn du in jeder Stage gibt es sowas, die musst du halt dann auch wieder finden. Wenn du sie einfach nur durchrennst, ja, so richtig ist einfach so zack, zack, zack und Flow bekommst, dann ist es gut, weil du kriegst halt die hinter den Türen ist immer lecker Bonus. Also einfach nur mal so vor sich hinspielen und schauen, ob man jetzt einfach möglichst Harakiri durch ein Level durchkommt, funktionieren gut. Und die umgekehrte Geschichte auch, wenn du möglichst weit kommen willst, dass du praktisch wieder die größte Weite ausdehnst, um mehr freizuschalten oder so, da kannst du auch ganz ruhig jede einzelne Stage so komplett erkunden. Und da haben sie alle Mechanismen eingebaut, die das spaßig machen, weil man kann so durch die Gegend beamen innerhalb des Levels, dann, wenn man was gesehen hat, da gibt es so Portale, man muss wenig wieder Backtracking machen, so sinnloses Backtracking, die Map ist sehr übersichtlich, zeichnet dir auch alle Dinge ein, die man so hat. Also ich muss sagen, die haben wahnsinnig viel richtig gemacht für die Art von Spiel. Das ist für mich jetzt kein Hollow Knight im Sinne von, okay, das hat jetzt die Metroidvania-Ecke oder das ist so auf den Punkt gebracht, weil es für mich einfach ein anderes Spiel ist. Es ist nicht so atmosphärisch. Es ist schon auch schick, ja. Es sind auch immer so kleine Gimmicks dann dabei. Du kannst mit viel Zeug interagieren, obwohl du noch nicht mit dem interagieren kannst am Anfang. Das merkst du dann später auch. Da brauche ich eigentlich Fähigkeit XY und dann kriegst du dann auch. Aber vorher kannst du schon ein bisschen was machen mit den einzelnen Dingen. Dann hast du so Zwischensecrets, die du finden kannst, die relativ nett eingearbeitet sind, als okay, da ist jemand, der erforscht irgendwas oder da ist ein irgendein Monster war hier mal und so. Also auch die Secrets, die du dann später nur fürs Looten dich freust, dass du so gefunden hast, die haben halt am Anfang auch so einen gewissen Story-Charakter. Und deshalb muss ich sagen, ja, sehr, sehr feines Spiel. Ich hätte das komplett nicht auf dem Schirm gehabt. Gut, dass ihr mir das mitgeteilt habt. Ich freue mich. Wunderbar. So viel guter Content, schon für mich Anfang 2019. Content, Content, Content. In diesem Sinne auch gleich zum nächsten. Das ist eine Software, die wir schon empfohlen haben, aber für die es jetzt ein Update gibt. Und das nutze ich jetzt als Gelegenheit, sie nochmal zu empfehlen. Es geht um GoodNotes in der Version 5 für iPad und iPhone auch, aber ich spreche hauptsächlich vom iPad. Und das ist im Wesentlichen ein Notiz Blockprogramm sozusagen, wo man lustig mit dem Pen oder auch anderen Eingabemöglichkeiten oder Pencil, um genau zu sein, Notes schreiben kann. Und ich benutze das hauptsächlich fürs Rollenspielen, da meine Rollenspielnotizen irgendwie drin festzuhalten und mein Character Sheet zu editieren. Und das funktioniert sehr gut. Und das hat halt für mich genau den richtigen Trade-off zwischen, ich kann da rumkritzeln und das sieht trotzdem noch schön aus. Und ich habe da sehr viel Spaß daran, da meine Notizen schön reinzuschreiben fürs Rollenspielen. Und in der Version 5 haben sie das Interface nochmal ein bisschen schöner gemacht und iCloud-Sync richtig integriert, nicht mehr ihr eigenes komisches Sync-Ding-Sie. Und jetzt ist es richtig gut und I like it. Daumen hoch. Mhm. Und für Besitzer der Version 4 gibt es ein Upgrade-Bundle. Ich habe das mal probiert. Das ist so eine Upgrade-Kaufgeschichte auch noch. Mhm. Muss ich mir nochmal durchlesen, was das alles Neues kann, weil es war meine Go-To-App für Notizen. Mhm. Also ist es immer noch so organisiert wie vorher, dass du dann im Notizheftchen hast in verschiedenen Gruppen. Ja. Und also was die Categories sind halt jetzt Folders, so. Mhm. Weil das jetzt alles auch auf Filesystemebene runtergebrochen ist, damit es auch mit iCloud funktioniert. Aber an sich ist das alles gut. Du kannst doch deine Daten einfach importieren von 4 nach 5. Und für mich das Killer-Feature tatsächlich ist, du kannst jetzt eigene Fonts benutzen. Das ging vorher nicht. Und wenn du Custom-Fonts mit AnyFont auf deinem iOS-Gerät installiert hast, kannst du die jetzt auch in GoodNotes benutzen. Ah, okay. Nice. Kann man auch ein bisschen geschickter größere Blöcke irgendwie verschieben und machen? Ja, das mit dem Lasso kannst du im Prinzip markieren und verschieben, relativ einfach. Aber das ging in 4 auch schon. Stimmt, aber es ist ja seitenbasierend, das war immer so ein bisschen das Ding. Gell? Ja, da musst du halt dann Cut du flowst machen. Du flowst nicht über mehrere Seiten hinweg. Das ist so ein bisschen eine Geschichte. Ich weiß nicht, vielleicht hat das jetzt, weil das Scrollen haben sie jetzt auf Zweifingergeste gelegt. Vielleicht kann man dann unter dem Dragon scrollen, aber das habe ich noch nicht ausprobiert. Also ich habe mich letztens mal mit meiner Schwester darüber unterhalten. Die machen das für die Schule und die haben sich eben nicht auf GoodNotes, sondern auf die, wie heißt denn diese Alternative, dieses Notability haben die sich eingekannt. Und die hatten ein paar so Features von Notability dann mir nochmal gezeigt, wo so, ach, die hätte man schon auch ganz gerne. Mhm. Also man hat schon verschiedene, aber ich habe es jetzt nicht mehr so genau im Kopf. Ich muss sagen, ich verwende es eigentlich erstaunlich wenig, diese Stifterei. Es ist immer wieder mal ganz gut, wenn man so ein Meeting hat, finde ich, also gerade eben auch mit GoodNotes und einem Apple TV, weil man dann eben so diese zwei Ansichten hat, also die große Übersichtsansicht für alle und man selber auf seinem Gerät ein bisschen eine andere, um da ein bisschen was rumzuschmieren und zu machen. Also dafür finde ich es immer ganz gut, so als spontan Whiteboard bei Leuten, die Fernseher mit Apple TVs haben. Also das ist bei mir so ein häufiger Mal gewesen. und ansonsten, ja, der Stift, der ist schon gut, aber ich bin halt kein Artist. Merke ich immer wieder. Und die handschriftliche Geschichte, irgendwo haben mir alle diese handschriftlichen Aufzeichnungs Tools nicht genug Gewinn gebracht. Also die sind nicht, also ich hätte gerne irgendwas, was diesen Sweet Spot von ich schreibe jetzt mit diesem Stift, aber digital, nochmal einfach in die Höhe katapuliert und nicht nur, das ist ein Stiftersatz und ein Heft könnte ich auch haben. Ja. So. Weil so Heft und Stift ist schon auch sehr gut. Merke ich dann immer wieder, weil dann ist es irgendwie auch, da kann man so ein Papier ausreißen, dann kann man mehrere Seiten gleichzeitig angucken und. Also da bin ich ständig in diesem komischen Schisma, eigentlich könnte ich es auch auf dem Papier machen und jetzt geht's aber nicht. Und jetzt kann ich nur eine Seite gleichzeitig angucken und wenn ich da wieder drin suchen will und was finden, dann ist es doch auch kompliziert. Also dann habe ich irgendwie diese Power eines Top-End-Laptops vor meiner Nase, aber Aber so richtig geil suchen kann man dann doch nicht uns finden. Und in dem Ding könnte ich einfach blättern. Und dann hätte ich auch diese Haptik so ein bisschen. Ach, das ist für mich, irgendwas fehlt mir da noch. Also für alles, was Content und Kunst produzieren ist, finde ich, ist es super, weil dann machst du halt einfach, das kannst du damit. Ja, du kannst damit einfach saugeile Art generieren in alle Richtungen. Und dann ist es auch klar, dann hast du im Gegensatz zu einem Blog oder zu den konventionellen Mitteln halt einfach so eine endlose Auflösung oder halt einfach wirklich eine produzierte Grafik, eine digitale. Fürs normale Textaufschreiben habe ich dieses, ich habe jetzt noch meine GoodNotes von den letzten 3 Jahren mehr oder weniger und die sind schon auch mal interessant, da wieder durchzublättern und der eine Vorteil ist, ich habe sie, der Nachteil ist, ich habe sie halt in GoodNotes in der einen App, die ich nicht mehr aufmache, weil ich GoodNotes auch nicht benutze. Also irgendwann sind die Daten dann auch wieder weg, weil so gefühlt, klar kann ich das PDF exportieren, dann habe ich es irgendwie rumliegen und anders als man... Können ja jetzt zu Evernote, oder? Das kannst du ja zu Evernote ziehen. Was? GoodNote ist zu Evernote? Nein. Das sind diese, der Stift, der schreibt. Die habe ich scannt, auch noch. Nee, GoodNotes ist die App, die wir gerade sagen. Ah, okay. Aber jetzt habe ich natürlich auch. Ach, Entschuldigung, ich habe die. Die sind in irgendeiner Evernote-Geschichte verschwunden. Ja. Ja. Wie dieser Stift noch hieß, weiß ich schon gar nicht mehr. Den hatten wir mehrfach. Ja, technische Spielereien. Und fürs Rollenspielen ist es aber gut, meinst du? Ja, also Rollenspielen trifft für mich halt genauso den Sweet Spot, wo die Technologie für mich Sinn ergibt, weil ich habe dieses Character Sheet, ich möchte das gerne möglichst akribisch ausfüllen und dass es hinterher auch gut aussieht. So, ich möchte gerne die Vierecke genauso anmalen, dass sie auch ein Quadrat sind und irgendwie, weißt du so, ich möchte gerne, dass es schön aussieht. So, und da bietet mir halt die Technologie mit dem Stift und dem iPad halt einen Zugang, der mich weniger weit wegsetzt sozusagen von dem Ding und ich kann, während ich tatsächlich beim Rollenspielen bin, das machen, ohne halt irgendwie hinter einem Laptop zu versinken und da irgendwie mit der Maus rumzuklicken. Und das ist genau für mich der Anwendungsfall, wo das am besten funktioniert. Solche Sachen, wo du irgendwie einerseits einen hochqualitativen, einen ästhetisch schönen Output haben willst, aber gleichzeitig halt irgendwie noch, also näher dran sein willst an dem, was du da tust, was halt weniger Cognitive Load erzeugt irgendwie, gefühlt. Ja, das verstehe ich. Und was auch super gut ist, ist Texte zu redigieren, so PDFs dann einfach zu kommentieren und das glaube ich. Ja. Also sowohl lesen als auch dann direkt dann gleich reinschmieren und gleich mehr Text dazu packen. Also für das ist der Stift auch großartig. Also ohne Stift ist es zu fummelig, nämlich weil oft will man so Kleinigkeiten da reinmarkieren einfach nur und eben nicht direkt Text tippen und so. Also dafür war es wirklich gut so. Aber das brauche ich im Moment auch nicht, weil ich korrigiere nichts von niemandem mehr. Die Zeit, wo ich Apple Docs korrigiert habe, ist vorbei. Ja, die Zeit, wo wir hier diese Podcast-Folge aufnehmen, ist auch vorbei. Wir sind nämlich am Ende der Agenda angekommen. Und ja, so abrupt, wie das jetzt auch ist, trotzdem würde ich sagen, wir verabschieden uns damit bis nächste Woche. Und vielen Dank fürs Zuhören und Servus und Baba. Tschüss. Tschüssi. Now for a break. You think that was cool? Now for a break.